so zufrieden, weil ich eine Heimat hab, der hundertmal ich sag, wie gerne ich sie hab. Hier bin ich zu Hause und will nirgends anders hin, nur sieh mal, dass ich so zufrieden bin. Ich bin so zufrieden, weil ich auch ein Mädchen hab, der tausendmal ich sag, wie lieb ich sie doch hab. Schöne Augen, die so wie zwei Sterne glühen. Nur sieh mal, dass ich so zufrieden bin. Ich bin so zufrieden, weil Musik mein Leben ist, weil man beim ersten Ton die Sorgen schon vergisst. Die Musik erfreut mich und das hat auch einen Sinn. Nur sieh mal, dass ich so zufrieden bin. Radio Heimatmelodie, Deutschlands Nummer 1 für Volksmusik. Ich komm